Deshalb ist von unseren Vätern sehr weise festgesetzt worden, dass wir, die wir Gott dienen, uns nicht in Dinge verwickeln sollen, vor denen unser Beruf zurückschreckt. Da unser Orden besonders in diesen gefährlichen Zeiten an vielen Orten und bei verschiedenen Fürsten, deren Liebe und Wohlwollen zu erhalten unser Vater Ignatius heiligen Andenkens zum Dienste Gottes glaubte rechnen zu sollen, vielleicht durch die Schuld einiger oder durch Ehrgeiz oder indiskreten Eifer in schlechtem Rufe steht, während doch der Wohlgeruch Christi notwendig ist, um Frucht zu bringen. So hielt die Kongregation dafür, man müsse auch den Schein des Bösen meiden und so viel wie möglich die Klagen, auch wenn sie aus falschen Verdächtigungen entstehen, abstellen. Deshalb untersagt sie durch gegenwärtiges Dekret den unsrigen nachdrücklich und ernstlich in solche öffentliche Geschäfte sich einzulassen, auch wenn sie dazu eingeladen oder angelockt werden sollten, und sich durch Bitten und Überredungen bewegen zu lassen, vom Institute, das heißt von den Ordenssatzungen, abzuweichen. Außerdem hat sie den Patres Definitionen aufgetragen, genau anzugeben, welche Heilmittel die wirksamsten sind gegen diese Krankheit. In Kraft des heiligen Gehorsams und unter Strafe der Unfähigkeit zu allen Ämtern und Würden und des Verlustes des aktiven und passiven Wahlrechtes wird den Unsrigen befohlen, dass sich keiner mische in die öffentlichen und weltlichen Geschäfte der Fürsten, die sich auf den Staat beziehen, und sich keiner unterfange, die Sorge für politische Dinge zu übernehmen. Ernst wird den Oberen aufgetragen, dass sie den Unseren nicht gestatten, sich auf irgendwelche Art in solche Dinge einzumischen. Bemerken Sie, dass einige dazu geneigt sind, so sollen sie so bald wie möglich den Provinzialoberen benachrichtigen, damit er diese aus ihrer Stelle entferne, wenn dort Gelegenheit oder Gefahr vorhanden ist, sich in solche Sachen zu verstricken. Die gleichen Verbote werden wiederholt im 12. Kanon, der 5. Generalkongregation und in den Moneta Generalia 18 am angegebenen Ort Band 1, Seite 485 und Band 2, Seite 217. Ja, wenn den Jesuitenorden nicht eine abgrundtiefe, auf bewusster Unehrlichkeit beruhende, von mir schon oft gekennzeichnete Zwiespältigkeit durchzöge. Dem unpolitischen Programme der Ordenssatzungen und der im Brusttone der Überzeugung abgegebenen unpolitischen Erklärung des Ordensgenerals stehen als Belastungszeugen gegenüber die politischen Taten oder besser Machenschaften des Ordens fast vom ersten Jahre seiner Entstehung an. Nicht das fromm in den Vordergrund geschobene Seelenheil der Menschen ist Endzweck des Jesuitenordens. Sein Endzweck, überall und stets, im Kleinen wie im Großen, ist Beherrschung des Einzelmenschen, der Familie, des Staates, Erlangung bestimmenden Einflusses auf den Gang des Weltgeschehens. Und deshalb beschäftigt er sich intensiv mit der Politik. Bis zum Jahre 1773, dem Jahre seiner Aufhebung durch Clemens den 14., hat der Jesuitenorden mit geschäftiger, aber nach Möglichkeit im Geheimen arbeitender Hand in die Politik fast aller europäischen Länder entscheidend eingegriffen. Und echt ultramontan und echt jesuitisch, er umhüllte seine politische Tätigkeit mit Religion, indem, gleich vom Beginne seiner Wirksamkeit an, sich die Einrichtung der Fürstenbeichtväter schuf. Eine Einrichtung, ich betone dies, eine Organisation ausdrückendes Wort, die zwar auch zu den Satzungen des Ordens in denkbar schärfsten Gegensätze steht, die aber wie keine andere dem jesuitischen Machtgelüste fast unermessliche Hebelkraft zur Verfügung stellt. Seit der Wiederherstellung des Ordens durch Pius den 7. im Jahre 1814 reicht seine tatsächliche politische Macht nicht im Entferntesten an die der früheren Jahrhunderte. Das Streben nach ihr ist zwar unvermindert das gleiche, aber die Verhältnisse haben sich geändert. Konstitutionalismus ist kein geeigneter Boden für Fürstenbeichtväter, und viele Höfe, an denen der jesuitische Beichtvater früher sein Unwesen trieb, sind von der Bildfläche verschwunden. Frankreich, die bourbonischen Höfe in Italien, die Fürstbistümer Deutschlands, Polen und so weiter. einen jesuitischen Fürsten Beichtvater Arminiatür. Was den Hof, nicht was den Jesuiten betrifft, hat allerdings auch das 19. Jahrhundert gesehen, den Jesuiten Bex, den späteren Ordensgeneral, der zusammen mit seinem Ordensbruder Davis die Rolle der Jesuiten Lamormaini, Lachaise, Tellier und so weiter am Höfchen des im Oktober 1825 zu Paris katholisch gewordenen letzten regierenden Herzogs von Anhalt-Köthen spielte. Und vielleicht, ja wahrscheinlich, wird uns das 20. Jahrhundert im stets jesuitisch gesegneten Österreich wieder einen Fürstenbeichtvater großen Stiles aus dem Jesuitenorden bescheren, wenn die Erzherzöge Franz Ferdinand und mehr noch Franz Salvador mit ihren dem Jesuitismus ganz ergebenen Frauen dem Habsburger Thron bestiegen haben. Längst nicht immer, ja sogar nur selten, ist die jesuitische Politik eine geschickte und noch weniger eine glücklich erfolgreiche gewesen. Fehlschlag auf Fehlschlag musste der Orden in sein politisches Hauptbuch eintragen, bis er endlich seiner eigenen Politik selbst zum Opfer fiel. Aber nicht darum handelt es sich, ob die Jesuiten geschickte oder ungeschickte Politiker waren und sind, sondern einzig darum, ob und in welchem Umfange sie entgegen ihren Satzungen und entgegen ihren feierlichen, oft und oft wiederholten Beteuerungen in das politische Getriebe sich eingemischt haben und noch einmischen.